Anzug mit Siegelring oder Holzfällerhemd mit Halstätowierung? In China der Kaiserzeit veränderten sich die Kleider der Oberschicht über Jahrhunderte gar nicht und wechselten allenfalls mit Anbruch einer neuen Dynastie. In vergangenen Epochen hätte die Idee, anlasslos im Monatstakt seine Garderobe auszutauschen, absolut bizarr geklungen. Selbst vor wenigen Jahrzehnten noch war in Deutschland das Jahr in zwei Modesaisons unterteilt, Sommer und Winter. Inzwischen wechseln große Modeproduzenten wie Nike oder H&M fast monatlich ihre Kollektionen aus. Der Hersteller Zara liefert zweimal pro Woche neue Produkte in seine Läden, wobei vom Design über die Produktion bis zur Lieferung nur etwa 2 Wochen vergehen. Eine saubere Verarbeitung, die noch vor wenigen Jahrzehnten Merkmal qualitativer Mode war, spielt kaum noch eine Rolle, da durch den Zwang zur Neophilie die alten Jeans vom Dachboden schon nach 10 Jahren wie aus einer anderen Zeit erscheinen. Bei den Progressiven spricht die Vielfalt der Waren das Persönlichkeitsmerkmal Offenheit an. Allerdings betonen sie mit ihrem Stil, wie schon im Fall der Ernährung, ebenso die 3 Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit. Echtes Fell ist daher verpönt. Wer in Kreuzberg oder auf der Schanze in Hamburg mit einem Nerz herumstolziert, kann damit rechnen, mindestens zur Rede gestellt, wenn nicht gar angespuckt zu werden. Für Progressive darf Kleidung den Schwachen keinen Schaden zufügen, zu denen auch Tiere mit flauschigem Fell zählen. Lederschuhe oder Daunenkissen mit Federn, die Gänsen und Enten entrissen wurden, lösen weniger Empörung aus, denn Rinder und Federvieh sehen einfach nicht so sympathisch aus wie Füchse und Kaninchen und deswegen haben weniger Menschen Mitleid mit ihnen. Das progressive Prinzip Fairness zeigt sich im hohen Ansehen von Fairtrade-Produkten, auch wenn die wenigsten Menschen beim Einkaufen konsequent auf dieses Label achten. Protest trifft hier besonders Billiganbieter wie H&M oder Primark, die zwar in denselben Fabriken und zu denselben Konditionen wie die Edelmarken nähen lassen, bei denen aber aufgrund kleinerer Gewinnspannen und niedriger Stückpreise die Hungerlöhne der indischen Arbeiter offener zutage treten. Die Offenheit der Progressiven gegenüber Mode verträgt sich also auf Dauer nicht gut mit ihrem Sinn für Fürsorge und Fairness.